Deutschlandfunk. Corso. Popmusik spielt im US-Wahlkampf seit jeher eine wichtige Rolle. Entweder weil die Kandidaten selbst musikalisch sind und etwa Saxophon spielen oder weil sie Songklassiker für ihre Wahlkampfauftritte nutzen. Donald Trump, der heute übrigens 70 Jahre alt wurde, gehen die Lieder aus. Neil Young, R.E.M., Aerosmith, Rolling Stones, Adele und Everlast haben ihm untersagt, ihre Hits zu nutzen. Noch Präsident Barack Obama hat da bessere Karten. Auch wenn er es nicht geschafft hat, Guantanamo zu schließen, die Waffengesetze zu verschärfen oder etwas wirksam gegen den Alltagsrassismus zu tun, so ist ihm doch die Sympathie vieler Popgrößen, gerade der schwarzen Community, sicher. Den Monat Juni hat Obama sogar zum African American Music Appreciation Month erklärt. Im Juni soll also die Nation auf den reichen musikalischen Schatz der Afroamerikaner blicken. Klaus Walter mit einer Bilanz von Pop und Politik im Weißen Haus. Paint the White House black, mal das Weiße Haus schwarz an. Das fordert George Clinton 1993, dafür tut sich der Funk-Pionier mit Hip-Hop-Größen wie Ice Cube und Dr. Dre zusammen. 2009 zieht Barack Obama als erster afroamerikanischer Präsident ein ins Weiße Haus. Die schwarze Farbe fasst Obama erstmal nicht an, er will Präsident aller Amerikaner sein. Seine Zurückhaltung in Fragen von Hautfarbe und Rassismus bringt ihm Kritik ein. A Republican in Blackface. Obama ist ein Blackface-Republikaner, sagt der renommierte afroamerikanische Aktivist Cornel West. Blackface Republican, das heißt nicht nur Republikaner mit schwarzem Gesicht, es spielt auch an auf eine im 20. Jahrhundert verbreitete rassistische Praxis. Wenn weiße Schauspieler sich das Gesicht schwarz anmalen und sich über Schwarze lustig machen, dann ist das Blackfacing. Wir wissen nicht, ob Obama sich die Kritik zu Herzen genommen hat, aber zum Ende seiner Amtszeit ist er mehr Black President als Blackface. Kendrick Lamar, How Much a Dollar Cost, die komplexe Erzählung des schwarzen Rappers über Armut und Empathie, sie wird von Barack Obama gewürdigt als bester Song des Jahres 2015. Die New York Times nennt Kendrick Lamar einen Evangelisten der Black Power. Bei den Grammys im Frühjahr tritt der Rapper mit seiner Crew in Häftlingsklamotten auf, hinter Gefängnisgittern oder in Ketten, wie einst die Chain Gangs auf den Sklavenplantagen. Niggas Gonna Be Alright rappt Kendrick Lamar bei den Grammys. Im Hintergrund erinnert ein Leuchtfeuer an die Verbrechen des Ku Klux Klan. Niggas Gonna Be Alright ist die Hymne der Bewegung Black Lives Matter gegen rassistische Polizeigewalt. Barack Obama gratuliert per Twitter. Kendrick Lamar arbeitet für eine bessere Zukunft. Der Rapper spielt den Ball zurück. I sat down with President Barack Obama and shared the same views. Er habe den Präsidenten getroffen und sie seien sich einig darüber, dass vor allem schwarze junge Männer Beistand von Älteren brauchen, sagt Kendrick Lamar. Support my brother's keeper by being a mentor in real life. Man soll doch bitte als Mentor tätig werden bei der Initiative My Brother's Keeper. In dieser Gruppe engagieren sich afroamerikanische Künstler für bessere Lebensbedingungen unter schwarzen Jugendlichen. Im April empfing Barack Obama Abgesandte von My Brother's Keeper im Weißen Haus. Darunter Alicia Keys, Nicki Minaj und Pusha T. Nicht die einzigen schwarzen Popstars im Weißen Haus. Mit seiner Frau Michelle veranstaltet Barack Obama dort regelmäßig Konzerte zur Pflege der amerikanischen Musiktradition. Over the past 7 years, Michelle and I have set aside nights like this to honor the music that shaped America. Classical and country, blues and Broadway, gospel and Motown, the women of soul and the sound of the civil rights movement. Obamas Aufzählung verrät seine Vorliebe für afroamerikanische Musikstile. Ein schwarzer Künstler steht auch im Mittelpunkt des letzten Konzerts seiner Amtszeit im Weißen Haus. For our last one, it is fitting that we pay tribute to one of our favorite, one of the most brilliant and influential musicians of our time, the late great genius himself, Mr. Ray Charles. Hey ma, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all right now. Das Weiße Haus ehrt Ray Charles. Der R&B-Star Usher schlüpft in die Rolle des verstorbenen Sängers, der Saal tanzt und der Präsident gibt ein Duett mit Sam Moore, eine Hälfte des legendären Soul-Duos Sam and Dave. Die Konzertnächte im Weißen Haus sind Geschichte. Aber Obama entlässt sein Land nicht aus der Geschichte. Er hinterlässt ihm den African American Music Appreciation Month. In einer schriftlichen Proklamation erklärt der Präsident den Juni zu dem Monat, in dem die afrikanisch-amerikanische Musik gewürdigt werden soll. Schulen, Universitäten, öffentliche Einrichtungen und überhaupt alle Menschen sollen fortan einen Monat lang die Musik feiern, die von Afroamerikanern geschaffen wurde. Und warum? Weil die African American Music zu den innovativsten und bedeutendsten Künsten zählt, die die Welt je gesehen hat, so Barack Obama in seiner Proklamation. Man kann das abtun als reinen PR-Gag, aber seine Nachfolger werden mit dieser Hinterlassenschaft umgehen müssen. Was würde wohl ein Donald Trump mit dem African American Music Appreciation Month anfangen? Der bessere Sänger dürfte denn noch Präsident sein. Barack Obama und sein musikalisch-politisches Programm.